libertà. Questo onore fuori il cemento, dietro le sbarre di una prigione, lungo le vie di una città. Battere lo Stato, privilegi della sua gente, capitalismo non è lavoro, è solo un furto, la società. Aber Liebe, es ist die Antwort auf die Probleme, die du hast. Aber Liebe, es ist die Antwort. Jackson on the news. Is his time for you to choose? Money, Russia, but to Vietnam, those fucking Yanks. He's from what they can. Money and power is what he's for. In the end, he's why he killed her poor. Ronald Reagan, you cheat and steal. Ronald Reagan, you kill, kill, kill. Ronald Reagan, you wish he was dead. Ronald Reagan, it's shut up in your head. We'll be right back. nothing of voices will be denied. Sick and tired of this representation, trying to pull wool over the nation with the self-respect they think we lack. I think it's time we took it back. Cause these are the hands built this country. These are the ears, hear the lies with the eyes of a nation. Seeing everything, our voices won't be denied. Es ist einfach ein Scheißgefühl, dass auch noch das letzte Arschloch dasselbe gelebt hat wie ich. Ich will bei meinem Tod nicht das Gefühl haben, denselben Blödsinn gelebt zu haben wie die Millionen Idioten, die diesen Planeten bevölkern. Ich will nicht mehr irgendeine auswechselbare Schraube in dieser Maschine sein. Ich will etwas Eigenes, Intensives leben. You make up. Stress, Stress, Stress. Hör ich Jazz, Stress, Stress. Ich werd mager, mager, mager. Hör ich Schlager, Schlager, Schlager. Ich sag Stopp, Stopp, Stopp. Hör ich Pop, Pop, Pop. Und hab keinen Bock, Pop, Pop. Auf Hard Rock, Rock, Rock. Let's go hit the fucking way you like to do. Let's go hit the fucking way you like to do. laufen immer wieder hin und her. Stumm und voller Ungeduld, die für immer brennen wird. Wir tieren in einem Käfig nach vorne und zurück. Voller Hass und Verachtung auf sich und diese Welt. Durch die Gitter kann man all die fetten Sieger sehen. Durch die Dauerblöde Witze machen und lachen vorübergehen. Mit den Händen an den Gitterstäben wie eine Spinne an ihrem Netz. Ein Feigling wirft einen dicken Stein, der an der Wand zerfetzt. Im Teilweltbahn hätte man leichtes Spiel, ein Schwung und alles wäre klar. Doch der Wunsch auf Rache bleibt unerfüllt und man nimmt die mit.